die aber insofern perfideres Über-Ich sind, weil sie im Gegensatz zum klassischen Über-Ich nicht mehr im Namen einer Moral daherkommen oder im Namen einer äußeren Autorität, sondern stets behaupten, im Interesse des Individuums selber zu sprechen. Und insofern ist es wesentlich schwerer, sich gegen sie aufzulehnen, weil wer sich zum Beispiel dagegen auflehnt, zum Beispiel gegen die Schönheitsideale, wie sie von der Werbung verbreitet werden, der scheint letztlich nur sich selber ins eigene Fleisch zu schneiden und zum Beispiel damit seine eigenen Chancen auf dem Partner und auf dem Arbeitsmarkt zu verringern. Wie gesagt, und solche Strukturen haben sich eben heute wesentlich immer mehr ausgebreitet. Und deswegen kann man auch eben sagen, es ist eben zum Teil der Kultur des Narzissmus, dass sich, wie gesagt, klassische ödipal-autoritäre Strukturen sind zum Teil sicher sehr zurückgegangen, aber eben nicht infolge eines kollektiven Emanzipationsprozesses, nicht infolge einer Überwindung im Sinne einer wirklichen Selbstbestimmung, sondern sie haben sich eben weitgehend aufgelöst zugunsten von anderen Formen von Psychodynamik, die eben im Rahmen der Psychoanalyse nur als noch wesentlich archaischer betrachtet werden können, die also ihre Wurzel in noch früheren Konflikten der Kindheit haben und insofern auch wesentlich schwerer zugänglich sind. Ja, also ich habe jetzt also schon länger geredet als gedacht und sehr viele verschiedene Gesichtspunkte ins Spiel gebracht. Also es liegt an der, wir machen jetzt, glaube ich, eine kleine Pause und dann werden wir eben sehen, welche Aspekte wir vertiefen wollen. Ich fand es am Schluss da ganz interessant mit diesen Autoritäten, die im Interesse des eigenen Ichs sprechen. Und ich selber, was meine eigenen Erfahrungen angeht, habe ich eher den Eindruck, dass so der autoritäre Charakter zurückkommt in einer neuen Form. Ja? Dass das also gar nicht so sehr der Narzisst ist, sondern dass sich da neue Formen von autoritären Charakteren wieder in Kriseentwicklung da wieder ausbilden. Also ich finde, es passt nicht wirklich zum Narzissten. In der Tat, also auch die meisten von mir behandelten Autoren scheinen offenbar der Meinung zu sein, dass es sich offenbar um einen grundsätzlichen Paradigmenwandel handelt, als ob jetzt die alten Autoritätsstrukturen beinahe völlig verschwunden wären, zugunsten eben halt narzisstischer oder man kann auch sagen, mit Wiegung und Baumer können wir auch sagen, flüssiger Strukturen. In der Tat halte ich das auch für einen Irrtum. In Wirklichkeit sind die alten autoritären Strukturen immer noch durchaus vorhanden oder kehren sogar wieder, sodass diese beiden Ansätze sich eher eben nebeneinander existieren oder sich sogar miteinander vermischen. Ja, beim Narzisst habe ich eher nur den Eindruck, dass der ganzen Entwicklung ziemlich hilflos gegenübersteht und gleichzeitig dieser autoritäre, eher verwilderte Charakter da wieder hochkommt. Ne? In Deutschland, in der Griechenland-Debatte, da spricht man auch von so einem Autoritarismus sekundärer Natur, wo der Führer quasi von der objektiven, in Anführungszeichen, Wirtschaftsgesetze praktisch ersetzt wird, der sich dann der Deutsche komplett unterwirft. Ne? Ja, aber andererseits zum Beispiel selbst die autoritären Strukturen kehren nicht in ihren alten Formen wieder. Zum Beispiel selbst die Neonazis marschieren heute meistens nicht im Gleichschritt, sondern meistens betrachten auch selbst ihr Neonazitum meistens eher als eine Art von Erweiterung der Spaßgesellschaft oder eben als einen großen Abenteuerurlaub. Weil du hattest den Götz Eisenberg genannt, und der schreibt dann in seinem Testbuch am Schluss, dass er sieht, dass die Phase des Narzissmus, die Epoche des Narzissmus eigentlich übergeht in die Epoche der Psychopathen. Mhm. Gleichzeitig sozusagen parallel dazu erschien die letzte Studie von Hebeleit, in dem er ja den norwegischen Amokläufer auch untersucht, also wo die beiden sich ergänzen. Erstens, das wäre die Frage, was du dazu sagst, dann die andere Frage, wo es auch eine Anknüpfung gab, also die wahre Welt der Konsum, also die Kritik, die damals Pasolini brachte, die Verbindung auch mit dem Faschismus und der wahren Welt. Und die dritte Ebene wäre Benjamin, der ja diese Schockwirkung von Medien sehr, sehr gut beschrieben hat und darauf knüpft der Türke an, in Überaktivität und anderen Bereichen, und beschreibt auch sozusagen die völlige Auflösung im Prinzip der psychischen Struktur. Ja? Also wie das jetzt in dein Konzept kommt. Ich fand das sehr gut. Ja, ich beziehe mich zum Beispiel eben auch gerade in seinem letzten Buch erwähnt Eisenberg auch viele Beispiele, wie zum Beispiel schon die frühkindliche Welt zum Beispiel eben durch den Einbruch von Medien schon eben sehr verändert, muss man sagen, gestört wird. Er führt eben als Beispiel an, zum Beispiel Eltern, die Sonnenbrillen tragen, auch wenn sie ihre Kinder spazieren führen, dass die Kinder keinen Blickkontakt mehr mit ihren Eltern aufnehmen können. Oder überhaupt die Erfahrung der Kinder, dass sie ihre Eltern ständig mit Bildschirmen beschäftigt sind und dass sie irgendwie irgendetwas tun müssten, um die Eltern von dem Bildschirm wegzulocken oder natürlich am besten gleich dasselbe tun wie ihre Eltern. Und die Verbreitung eben dieser scheinbar harmlosen und alltäglichen Verhaltensformen führt dann natürlich eben auch zu dem, was man eben als Psychopathen bezeichnen kann, mit ihrer Beziehungsunfähigkeit. Man kann sich diese Betrachtung erweitern dazu überhaupt, dass inwiefern der Kult der ständigen, ständig verbunden zu sein, ständig präsent zu sein, auch den Dingen und den Menschen jeden Eigenwert raubt. Zum Beispiel die Möglichkeit, ständig per Internet zum Beispiel neue Partner und Partnerinnen zu finden, verführt offenbar vor allem viele jüngere Leute dazu, sich überhaupt auf keine Beziehung mehr ernsthaft einzulassen, sondern eben sich praktisch jede Woche einen neuen Partner im Internet zu suchen für eine Woche, ohne in diese Beziehung dann irgendetwas investieren zu müssen. Und das sind tatsächlich rapide voranschreitende Auflösungsprozesse von zumindest von all dem, was bis jetzt die Sozialisierung ausgemacht hat. Und das kann man natürlich parallel sehen, halt zum Beispiel zu der Auflösung, zum Einbruch der Konsumgesellschaft, wie sie Pasolini in den 70er Jahren beschrieben hat. Nur ist eben heute dieser Einbruch geschieht gewissermaßen eben noch viel schneller als damals. Aber das ist eben, wie gesagt, immer der große Unterschied. Früher traten eben die gesellschaftliche Gewalt den Individuen immer etwas Äußerliches entgegen, eben in Form des Lehrers oder des Fabrikmeisters oder des Drillmeisters in der Kaserne und konnte deswegen eben auch einen Widerstand hervorrufen, eben weil diese Sachen meistens diese explizit lustfeindlich waren, während heute eben die Reproduktion der Gesellschaft verläuft eben im Gegenteil immer in Form eines Angebotes der Triebbefriedigung, und es scheint deswegen so viel schwieriger zu sein, zum Beispiel gegen den Handykult anzukämpfen, als eins gegen den Militarismus anzukämpfen. Das eine wäre das andere offenbar schwieriger zu entschlüsseln. Du hast ja den Narzissmus sozusagen auch dargestellt als die Instrumentalisierung anderer und auch die Beherrschung der Natur, was ja eigentlich nichts anderes heißt als die Disziplinierung anderer. Das ist eben zu den archaischen Formen des Narzissmus, also eine Selbstdisziplinierung. Und da meine Frage dazu, inwieweit muss man sozusagen diesen Narzissmus mit Foucault zusammendenken? Ja, Disziplinierung insofern, eigentlich ist der Narzisst natürlich innerlich völlig indiszipliniert, weil er natürlich eigentlich überhaupt die Autonomie keiner anderen Objekte anerkennt und im Grunde letztlich auch schon sein eigener Körper mit seinen Bedürfnissen dem Narzissten schon als etwas eigentlich ihm Fremdes erscheint. Und auch das tritt ja auch schon bei Descartes auf, der eigene Körper ist ja schon etwas Äußerliches im Vergleich zu dem eigentlichen Selbst, das eigentlich nur aus dem Selbstbewusstsein besteht. Ja, aber wenn ich sozusagen, wie du dargestellt hast, dieser archaische Narzissmus, der dazu führt, sich sozusagen am Markt bestens zu präsentieren oder irgendwelchen anderen, dann hat es doch was mit Disziplinierung zu tun. Und die Beherrschung anderer oder die Instrumentalisierung anderer hat ja mit der Disziplinierung anderer damit zu tun, wie weit sie sich instrumentalisieren lassen. Ja gut, aber trotzdem gehört die Disziplinierung eigentlich mehr dem klassischen autoritären Syndrom an, eben der Vorstellung, andere zu beherrschen, indem man sich selber beherrscht. Die Biopolitik ist. Während der Narzissmus eigentlich halt eher letztlich eher im Rahmen eben einer unmittelbaren Erfüllung aller eigenen Wünsche entspricht und deswegen auch seine Verbindung mit der, zum Beispiel mit der Werbung, mit dem Konsum, mit eben mit der ständigen Aufforderung, warte nicht auf morgen, tu jetzt sofort, kauf dir jetzt sofort das neue Auto, mach jetzt sofort das, was du tun willst, denn plündere jetzt sofort dein Bankkonto. Insofern ist die narzisstische Kultur eigentlich eher das Gegenteil eben einer inneren Disziplin. Ja, also ich fand den Vortrag auch gut. Ich fand, du hast eine gewisse Kunst der Komplexitätsreduktion gezeigt. Also so ein Thema, das so voraussetzungsvoll ist, so eingängig auch darzustellen, fand ich gut. Allerdings zwei Anmerkungen. Du hast einen gewissen Parallelismus aufgemacht, was die abstrakte Arbeit und die Lehre auch der abstrakten Arbeit betrifft im Vergleich zur Lehre des narzisstischen Ichs. Ne? Ich würde sagen, auf einer deskriptiven oder auf einer Erscheinungsebene kann man sicher diese Parallelität herstellen. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass du dann versuchst, diese narzisstische Lehre sozusagen aus politökonomischen Kategorien abzuleiten oder die doch sehr eng daran zu binden. Und meine Frage wäre, dann müsste man nicht das, was Johanna Gelsen gemacht hat in ihrem Vortrag, nämlich es handelt sich bei der objektiven Vergesellschaftung und der Psychoanalyse tatsächlich um zwei verschiedene Gegenstandsbereiche, die sich auf verschiedene Gegenstände mit jeweils innerer Logik und jeweils eigener Logik beziehen. Müsste man das nicht sozusagen trennen und dann eher versuchen, diese Lehre des Ichs sozusagen genuin psychoanalytisch zu entwickeln und nicht in solchen Parallelitäten mit politökonomischen Kategorien zu erklären? Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, apropos abstrakte Arbeit, das war jetzt alles rein auf der Wertebene sozusagen, ne? Was du ausgeführt hast. Die Parallelität von abstrakter Arbeit und Narzissmus. Aber es ist ja bekanntermaßen auch eine patriarchale, zwangsheterosexuelle Vergesellschaftung. Wie bringst du den entscheidenden Punkt mit rein zur Erklärung des Narzissmus? Weil das hast du ja gar nicht berührt eigentlich in der Tat. Ja, also ich bin nicht ein Parallelismus, eben nicht im Sinne einer Basisüberbaustruktur. Also ich sehe diese psychische Struktur jetzt nicht als Überbau zu einer politökonomischen Basis und genauso wenig umgekehrt. Also meiner ist es eben wichtig zu sehen, wie sich die Warengesellschaft eben als totale gesellschaftliche Form entwickelt hat, wo man jetzt keine Priorität ausmachen kann zwischen den beiden Faktoren. Das ist eben die Entwicklung auf der ökonomischen Ebene hat eben die Bildung einer gewissen Art von Psychotypen gefördert und wiederum umgekehrt im Sinne von Faktoren, die sich ständig gegenseitig verstärken, genauso wie zum Beispiel die Herausbildung der abstrakten Zeit eben die Herausbildung der abstrakten Arbeit gefördert hat und umgekehrt. Also ich würde nicht sagen, dass man das getrennt behandeln kann. Man soll es eben aber auch nicht behandeln im Sinne einer Ableitung, wobei das ein Faktor der ursprünglichere wäre und der andere der abgeleitete, sondern im Grunde letztlich immer als die beiden Seiten oder als die mehreren Seiten im Grunde desselben Stranges oder als Ausprägungen eben einer Grundform, wo ich eben würde, dass diese Abstraktion eigentlich die Grundform ist, die sich eben sowohl auf der psychoanalytischen, auf der psychischen Ebene als auch eben auch zum Beispiel auf der politökonomischen Ebene ausdrücken kann. Eben was das Verhältnis zur Wertabspaltung angeht, wie gesagt, der Narzissmus hat sich meiner Meinung nach war erstmal nur lange Zeit nur eine Art von Grundzug in der beim Aufstieg der kapitalistischen Wertvergesellschaftung und nach außen hin zumindest haben erstmal vor allem autoritäre Strukturen dominiert, die eben offen als auch als männlich beherrschte Strukturen auftraten. Narzissmus und jetzt hingegen die teilweise Ablösung der sichtbar autoritären, aber ödipalen patriarchalischen Strukturen durch narzisstische oder wie gesagt flüssige Strukturen geht eben einher mit einer von außen gesehen halt geringeren Identifizierung der Wertvergesellschaftung mit einem männlichen Prinzip, was ja eben auf der phänomenologischen Ebene sichtbar ist im Sinne einer stärkeren Beteiligung von Frauen auf allen Entscheidungsebenen und so. Aber es handelt sich dabei eben um keine wirkliche um keine wirkliche innere Veränderung, weil eben das von außen geleitete Subjekt einfach eben abgelöst worden ist durch das automatische Subjekt. Ich habe eben diesen Zusammenhang habe ich noch nicht gemacht, aber im Grunde ist der Narzissmus eben die psychische Form, die genau dem automatischen Subjekt entspricht und eben nicht mehr dem rein empfangenden Subjekt oder und dem klassischen Über-Ich. Ja. Mein Name ist Anton. Als eben das Stichwort oder die Begriffe gefallen sind, Sonnenbrille, Bildschirm und so weiter, ist mir ein anderes Stichwort eingefallen. Ich meine, wir leben im Zeitalter der Globalisierung und der Flüchtlingsströme und da kommt mir der Begriff jetzt Eurozentrismus in den Sinn, weil ich mich frage, wir diskutieren die ganze Zeit über die Verhältnisse hier in Europa, in Zentraleuropa und Ähnliches gilt sicherlich auch für Nordamerika, über ganz Sachen Asien und für Japan. Aber jetzt kommen schon hier Leute rein aus anderen Kulturen, aus Syrien, Afrika und so weiter. Und für mich stellt sich halt die Frage, inwiefern man diese ganzen Kategorien so einfach so, ob man die so ohne weiteres verallgemeinern kann. Und ja, wie siehst du das in diesem Zusammenhang? Das ist im Grunde eine schon mittlerweile recht alte Diskussion über die Universalität eben der psychoanalytischen Kategorien, wie zum Beispiel den Ödipus-Komplex oder es gibt ja mittlerweile eine ganze Wissenschaft, die auch die Ethnopsychiatrie, die eben auch versucht hat zu sehen, wie verschiedene Kulturen eben mit umgehen, auch mit psychischen Störungen. Und was zum Beispiel vom Ödipus-Komplex, welche Kategorie zum Beispiel für einen Sinn hat in Gesellschaften, wo zum Beispiel der Vater überhaupt nicht die Autorität darstellt, sondern der mütterliche Onkel, wie es in manchen afrikanischen Gesellschaften der Fall ist. Das ist eigentlich noch nie bewiesen worden. Aber es ist auf jeden Fall. Stellt sich doch heraus, dass die, zumindest meiner Meinung nach, die psychischen Grundannahmen auch von Freud überall gültig sind, wenn man sie jetzt eben nicht an bestimmte Trägerkategorien festmacht, sondern eher als gewisse Konstellationen auffasst. Wie gesagt, zum Beispiel die Ödipus-Komplex lässt sich zum Beispiel durchaus auch anwenden auf Verhältnisse, die nicht die klassische Familie sind, sondern wenn man das Ganze eher ausdrückt, eben als einfach eine Konstellation, wo eben die Erwachsenen dem Kind den Zugang zum Beispiel verhindern zu seinem ungeschränkten Ausleben seiner Wünsche. Und insofern kann man sicher auch sagen, dass zum Beispiel auch narzisstische Grundstrukturen, auch eine andere Ausprägung, sicher auch in anderen Kulturen vorhanden sind. Und man kann auch in der Geschichte genügend Beispiele dafür finden. Also gerade diejenigen, die als die sogenannten großen Männer in die Geschichte eingegangen sind, Leute wie Cäsar oder Alexander der Große und zum Beispiel, lassen sich sicher heute auch als weitgehend narzisstische Persönlichkeiten entziffern. Aber dann unterbleibt zum Beispiel auch, das Inzest-Tabu, zumindest in den Herrscherfamilien, nur sehr begrenzt oder gar nicht. Das finde ich auch so ein Aspekt. Was ist das? Inzest-Tabu. Ja, es gibt trotzdem, also zumindest nach Aussagen aller Anthropologen, gibt es nichts, was so universell ist wie das Inzestverbot. Es ist mit Ausnahmen, wie gesagt, mit einigen rituellen Ausnahmen, aber die eben ausdrücklich als Ausnahmen gelten, wie zum Beispiel die Geschwisterehe im antiken Ägypten. Ja. In Ägypten war ja Inzest ganz normal. Also ganz normal weiß ich nicht, weil ich weiß es, also wie gesagt, jetzt nur eben als rituelles Phänomen und das wahrscheinlich, ich kenne mich jetzt nicht mit Einzelheiten aus, aber die Pharaonen waren ja in Ägypten eigentlich keine Menschen in dem Sinne. Die waren ja auch erstmal die Einzigen, die zum Beispiel ein Anrecht hatten auf Unsterblichkeit. Willst du direkt was sagen? Oh, ja, aber damit habe ich ein Problem, ehrlich gesagt, weil dann ontologisierst du natürlich Die bürgerliche Psyche, du ontologisierst die bürgerliche Psyche, du ontologisierst eigentlich alle psychoanalytischen Kategorien und ich würde sagen, es ist nicht mal mehr jetzt auf einer deskriptiven Ebene richtig zu sagen, Caesar war ein narzisstischer Sozialcharakter. Das halte ich schon für die psychoanalytischen Kategorien überstrapaziert in der Form, dass man da aufpassen muss, nicht in aufklärungsideologisches Fahrwasser und ontologisches Fahrwasser zu kommen. Und die ganze Ethnopsychoanalyse hat ja in der Tat nachgewiesen, zwar mit einem seltsamen, ihrerseits wieder kulturalistischen Touch, aber hat ja schon auch nachgewiesen, dass in der Tat das Inzesttabu keineswegs eine ontologische Grundkonstante ist, sondern dass es da ganz andere Vergesellschaftungsweisen gibt, wo man nicht mehr so unmittelbar von einem Inzest-Tabu sprechen kann. Insofern würde ich da meine Bedenken anmelden, das alles sozusagen als anthropologische Menschheitsbedingungen zu setzen. Ja, es geht ja meiner Meinung nach. Ich habe damit zu tun, dass die Abspaltung dann gar keine so große Rolle mehr spielt. Ja. Es geht ja meiner Meinung nach schon darum, zu unterscheiden zwischen verschiedenen Ebenen. Wenn man sich die Projektion bürgerlicher Kategorien auf alle Gesellschaften natürlich kritisieren muss, kann man aber auch nicht davon absehen, dass es gewisse einige Grundtatsachen gibt, mit denen letztlich jede Gesellschaft fertig werden muss. Eben zum Beispiel der Psychoanalyse folgt zum Beispiel den ursprünglichen Trennungsschmerz eben von der Geburt, die Schwierigkeit, sich überhaupt damit abzufinden, geboren worden zu sein. Klar. Und die Hilflosigkeit des Säuglings und Ähnliches, das sind keine Faktoren, die jetzt als solche von der Gesellschaft abhängen. Also gibt es da tatsächlich auch eine biologische Basis. Ja, was sich eben absolut ändert, sind die verschiedenen Weisen, wie die Gesellschaften damit umgehen und wie sie darauf reagieren. Nur zweierlei zu sagen. Ja. Da ist immer ein Trennungsschmerz da und das Ohnmachtsgefühl des Kindes, ja, als anthropologische Bedingung, okay. Aber was anderes als zu sagen, der Oedipus-Komplex ist eine anthropologische Bedingung, weil das ja sozusagen auch ein Formprinzip, so werde ich es versuchen am Sonntag auszuführen, ein Formprinzip auch spezifisch der bürgerlichen Psyche ist. Das, glaube ich, wäre wichtig geltend zu machen auch. Aber damit belasse ich es erstmal. Ja, ich verstehe deinen Hinweis auch nur als Fortsetzung von dem gestrigen, dass wir nämlich bei der Befassung mit so einem neuartigen Thema in unserem Diskussionszusammenhang aufpassen müssen, dass wir nicht Ansprüche, die wir vorher bei der Wertabspaltungskritik immer als selbstverständlich vorausgesetzt haben, nämlich dass die Ontologie oder Anthropologisierung von bestimmten Begriffen immer eine Gefahr darstellt. Es ist klar, dass der Mensch aus Zellen besteht, egal in welcher Gesellschaft, aber wie weit geht es? Diese Frage muss immer wieder im Hintergrund mitschwingen. Sonst laufen wir nämlich einfach in Gefahr, dass wir unsere eigenen Ansprüche nicht mehr erfüllen und damit unsere eigene Diskussion abtöten. Ne? Ja. Als nächstes Mal die Rosita. Ja, ich wollte noch einmal auf die Abspaltung zu sprechen kommen und irgendwie sind mir da so Unterschiede nicht klar. Also wenn du dir jetzt so idealtypisch Descartes hernimmst, der ja zentrale Denkerfigur also so, im Kapitalismus ist, also so die ganze Tradition Denkerfigur und so, da scheint mir das doch was ganz anderes zu sein als dieser Narzissmus-Typ, den wir heutzutage haben. Weil das ja so ist, das ist ja auch so eine männliche Allmachtsfantasie im Grunde genommen. In aller Beschränkung, die der Descartes, also so ich denke, also bin ich, also darstellt sozusagen. Und da ist es ja eigentlich eher so, dass dieses, also ich mache es jetzt einmal sehr holzschnittartig, dieses männlich autonome Subjekt, dann ja gerade in der Abspaltung diesen weiblichen Part braucht, dem es dann Sinnlichkeit und Emotionalität und schwaches Über-Ich und derlei Sachen, Fürsorglichkeit und so weiter halt zuordnet. Und heutzutage ist es ja dann eher so, das ist ja dann der Verlust des Vaters. Also der Verlust des Vaters, wo ja auch irgendwie so das, was normalerweise so als Triangulierung firmiert in der Psychoanalyse. Als? Triangulierung. Dass sozusagen der Vater dann irgendwie das Kind nicht in ihrer kleinen Kind von der Mutter und dem Lustprinzip losreißt und es dann irgendwie sozusagen repräsentiert ja die Realität und dann halt sozusagen dieses Kind dann in die versagte Realität reinreißt, sondern es ist ja dann so, dass der irgendwie weit hinwegfällt. Und da ist es doch dann eigentlich so, dass dieses Kind eigentlich so einen mütterlichen oder so einen weiblichen Narzissmus, möchte man schon fast sagen, und nicht mehr irgendwo so dieser Omnipotenzfantasie dieser alten Descartes'schen eher ausgeliefert ist oder sich die eher zeigt. Also wo das eigentlich genau umgekehrt ist. Und wo mir zum Beispiel auch dann nicht klar ist, wie das eigentlich ist, also so mit männlichem und weiblichem Narzissmus, ob sich das eben anders äußert und wie sich das anders äußert und wie sich das dann überhaupt so geschlechtlich darstellt. Ja, was eine Frage ist nur nicht, was Freud dazu sagt, was andere Psychoanalytiker dazu sagen, was ich dazu denke. So kann man auf die Frage natürlich mehrere Antworten geben. Ja, was du denkst. Es ist natürlich klar, dass an sich diese, vor allem die Allmachtsgefühle und eben die ständige und die ständige Förderung von Allmachtsgefühlen sich ja natürlich sich im Wesentlichen erstmal auf männliche Kinder bezieht und im Wesentlichen mit dem männlichen Rollenspiel zusammenfällt und dass in der Tat sind die Leute, die als Narzissten betrachtet werden, handelt sich da meistens im Wesentlichen auch um männliche Figuren. Aber es stellt sich natürlich auch heraus, dass eben der Begriff des Narzissmus eben auch sehr schillernd ist. Wie gesagt, also Freud zum Beispiel in seiner ursprünglichen Schrift schreibt Narzissmus im Wesentlichen Frauen zu, weil er führt da eben noch Narzissmus im Wesentlichen als einen Wunsch aus, mehr geliebt zu werden als andere zu lieben, also letztlich mehr Libido zu empfangen als an andere zu geben. Aber diese Art von, aber meistens fassen wir heute Narzissmus weniger im Sinne von Selbstverliebtheit auf, sondern eben, wie gesagt, als im Sinne von einer aggressiven Manipulierung von anderen, eben wie zum Beispiel eben in Gestalt des neoliberalen Managers. Und insofern ist natürlich, wenn heute von Narzissmus die Rede ist, meistens im Wesentlichen eben von männlichen Typen die Rede. Eine Frage dazu stellen, das ist jetzt eigentlich was anderes, aber das habe ich jetzt vorhin vergessen. Und zwar eine ganz blöde Frage, wenn jetzt irgendwie so dieser Narzisst, irgendwie, wenn dem also nicht willfahrt wird und er wird frustriert, was passiert dann? Wie äußert sich das beispielsweise im Amoklauf? Oder wie kann sich das? Es gibt eben den Begriff der narzisstischen Wut, auf den sich halt vor allem eben auch auf Eisenberg bezieht und den man vor allem benutzt wird eben auch um plötzliche und eben an sich völlig irrationale Wutausbrüche zu erklären, wie zum Beispiel eben die Fälle, wie es glaube ich gerade in Deutschland mehrere gegeben hat, von Jugendlichen, die jemanden die in der Straßenbahn, der sie einfach zurechtweist, einfach überfallen und zu Tode geprügelt haben. Das lässt sich ja in keine Art von auch nicht von kriminellem Rationalität mehr erklären. Also es besteht überhaupt kein Verhältnis mehr in dem Sinne von eben von Mitteln und von Ergebnis. Und das erklärt eben auch Eisenberg eben als narzisstische Wut. Diese Leute haben eben ein äußerst fragiles inneres Ich und alles, was das ankratzt, eben zum Beispiel eine erfahrene Beleidigung, ruft dann sofort auch die infantilen Gefühle völliger Hilflosigkeit hervor und die damit entsprechende Wut. Denn das Kind, ich meine, warum weinen und schreien Kinder so viel? Das ist im Allgemeinen, ist es im Wesentlichen eben Wut. Die kleinen Kinder können eben nur in Wut darauf reagieren, wenn sie nicht kriegen, was sie wollen. Und der erwachsene Narzisst, der kehrt dann eben natürlich unbewusst sofort zu dieser Situation zurück, zu einer erlittenen Beleidigung oder Schmähung, sei es eben, darauf reagierte eben sofort mit blindem Zuschlagen, nur dass er eben anders als das kleine Kind mittlerweile auch die Muskelkraft hat, diese Aggression auch völlig auszuleben. Aber es ist ja eben auch eine der Annahmen der Psychoanalyse, dass Kinder im Grunde genauso viel Wut- und Hassgefühle haben wie Erwachsene. Es fehlt ihnen einfach nur an der Möglichkeit, sie auszuagieren. Ja, aber ich meine, was sagst du, Descartes, natürlich ist genau da, wo Descartes eben in den Diskurs zur Methode erklärt, er eben auch das Ziel dieses ganzen Unternehmens sei es, sich zum Herrscher der Natur zu machen. Also die Naturbeherrschung wird eben auch bei Descartes ausdrücklich als ein Ziel dargestellt, ganz ähnlich wie eben in den Schriften seines Zeitgenossen Francis Bacon. Hattest du direkt drauf was? Nicht direkt. Dann ja nicht. Ja, ich habe ein ähnliches Problem wie Roswitha, glaube ich, in der vorangegangenen Frage. Vielleicht ein Widerspruch bei dir. Ich glaube, du hattest eben anfangs der Diskussion gesagt, dass der Narzisst undiszipliniert ist. Und gleichzeitig soll Descartes das Urbild eines modernen Narzissten sein, obwohl der mit seinem Cogito ergo sum und genau diesem naturbeherrschenden Zugriff ja total diszipliniert ist. Gleichzeitig in einer Zeit, in der das noch gar keine gesellschaftliche Basis hat. Deswegen führt ja Descartes schon irgendwie im dritten Argumentationsschritt sofort wieder Gott ein, der den Bruch zwischen Natur und Geist kitten soll. Insofern der Geist selber göttlichen Ursprungs ist. Ich glaube, dass da jetzt eine ganze Geschichte dann noch folgt, die du übergangen hast, in die du dann einfach in Postmodernismus gesprungen bist, nämlich eine Verinnerlichungsgeschichte der bürgerlichen Disziplin und Moral, wie man vielleicht an Kant nachvollziehen kann, dementsprechend der Abstieg Gottes bis hin zu Nietzsches Verkündigung seines Todes und eine Kehrseite hat das Ganze natürlich in der geschlechtlichen Abspaltung, die man dann auch besser versteht, denn die Disziplinierung funktioniert nur insofern gleichzeitig dieser Privatsbereich Privatsphäre ausgebildet wird und die bürgerliche Geschlechtermetaphysik kommt ja tatsächlich auch viel akzentuierter in parallel zu dieser Verinnerlichung und Disziplinierung in Gang. Die Romantik fehlt dann auch völlig, da wird dann meines Erachtens der vormals göttlich männliche Ursprung wieder weiblich und gesehen, also der Trennungsschmerz wird verarbeitet als oder ja, mit dem Versuch, eben diese ursprüngliche Einheit oder Ungeschiedenheit wiederherzustellen. Das hast du ja durchaus angedeutet als grundsätzlichen Widerspruch, den auch der Narzissmus, den der Narzissmus kennzeichnet. Also Kontrolle, Naturbeherrschung auf der einen Seite, die Außenwelt hat gar keinen eigenen Stellenwert oder keine Eigenlogik. Und andererseits der Wunsch, von dieser Trennung wieder loszukommen zwischen Geist und Natur oder Außenwelt und Subjekt. Ja, da fehlt mir die Geschichte dazwischen. Ach, dann hätte ich noch viel länger reden müssen, als ich. In einer Stunde habe ich ja eben versucht, nur einige wenige Sachen anzudeuten, um mich vor allem auf die psychoanalytische Kategorie des Narzissmus zu beziehen. Naja, aber was Descartes angeht, zumindest in diesen berühmten Schritten, in dem Discours de la Méthode, geht es ja nicht um Disziplin, sondern es geht darum, im Grunde erstmal die ganze Außenwelt einfach inzwischen Klammern zu setzen. Und das war tatsächlich eine völlige Neuigkeit. Ja. Natürlich ist das jetzt nicht Narzissmus jetzt im engen Sinne, aber die Vorstellung erstmal überhaupt ein Subjekt zu entwickeln, das sich eben gerade darin besteht, dass es eben keinen Körper hat und keine Stellung im Raum und Zeit hat und keinen Namen hat und eigentlich überhaupt nichts Bestimmtes ist, sondern eben nur ausdrücklich darin besteht, einfach in der bloßen Tatsache zu existieren. Und dass die Außenwelt dann wirklich wieder neu erschafft aufgrund als unmittelbare Wahrnehmung, sondern im Grunde als Kopfgeburt, also als Konstruktion der Welt ausgehend von diesem ursprünglichen Nullpunkt, daran kann man tatsächlich, glaube ich, einen Bezug sehen zum Narzissmus oder zumindest zu dem Teil des Narzissmus, der eben praktisch in einer Leugnung der Objektwelt besteht und in einem Auslöschen eben der Grenze zwischen dem Ich und der Welt. Aber wie gesagt, natürlich ist damit Descartes letztlich nichts als ein sehr entfernter Vorläufer und dauert es eben noch Jahrhunderte, bis das alles zum Vorschein kommt. Du hattest den Narzissmus in Verbindung auch mit der Allmacht angesprochen und hattest auch Lesch und Arendt erwähnt, weil in der Antiquität des Menschen, also gerade anders, ja, die Allmacht in Verbindung der Technologie sehr schwul genannt hat. Also inwiefern spielt das eine Rolle, weil das ja jetzt innerhalb, was ich das ja denke, haben eine völlig andere Ebene. Die zweite Sache, es gibt auch eine Diskussion, weil da gibt viele Sachen, also Warenwelt und Werbung, viele Sachen haben auch die Objekte gezeigt, dass diskutiert wird, auch mehr über überhaupt eine Psychoanalyse der Objekte zu sprechen, mehr über die Psychoanalyse der Person. Eine Psychoanalyse der Objekte. Also es gibt eine Literatur dazu. Was ist damit gemeint hier? Dann beantworte die erste Frage. Bitte? Beantworte die erste Frage. Ich ziehe die zweite zurück. Also, ja, ist natürlich gerade Lesch betont eben natürlich, dass die Technologie sowohl eine Folge des Narzissmus ist, als auch den Narzissmus natürlich ganz gewaltig verstärkt. Auch das kann man im Grunde schon im kleinen Kind sehen. Also einen Knopf zu drücken und auf einmal geht Musik an oder gehen alle Lichter an, ist zum Beispiel eine gewaltige Bestätigung des ursprünglichen Narzissmus. Und das, was Lesch auch den faustischen Geist nennt, eben den Wunsch, eben alles unter Kontrolle zu haben, ist eben natürlich gleichzeitig auch sehr dazu angetan, das quälende Ohnmachtsgefühl zu bekämpfen, indem man das Gefühl hat, dass alles unter Kontrolle ist. Ja, weil anders hätte ich das ja weiterentwickelt und sagt, die Kränkung sozusagen, ja. Also die Aufzählung der Kränkung, dass das eine zusätzliche Kränkung des Menschen überhaupt ist. Da noch eine Qualität dazu. Ja, natürlich, man anders benutzt den Begriff nicht, man kann das natürlich als narzisstische Kränkung auch auffassen, eben, dass der Mensch seine Minderwertigkeit gegenüber dem Gerät entdeckt. Vortrag sehr gut und übergreifend. Ich möchte einfach Fragen stellen und ich versuche die konkret zu machen. Die erste Frage ist, ob der Narzissmusbegriff ausreichend ist, um diese Form und diese Formen von Narzissmus, die heutzutage und schon seit einer Weile zu sehen sind. Ja. Durch die Beispiele oder bestimmte Beispiele vom Narzissmus, komische Beispiele vom Narzissmus, die du jetzt erwähnt hast, zum Beispiel Prügelei und solche ähnliche Sachen, ist meiner Meinung nach klar, dass diese Art von Narzissmus ein Weg für das Subjekt ist, sich durch sein eigenes Symptom zu behaupten oder durchzusetzen. Und in diesem Sinne wäre eine zynische Züge. Deswegen wäre die Frage, ob zum Beispiel das neue Wort Narzissmus. Narzissmus, das ist eine Mischung von Narzissmus und Zynismus, die französische Psychoanalytikerin Colette Solea geprägt oder erfunden hat in einem Seminar, das heißt Le Déclination de l'Angoisse, die Deklination der Angst. Das ist die erste Frage, weil ich weiß nicht genau, ob dieser Narzissmus, von dem du sprichst, aus dem Primär-Narzissmus kommt, aus dem Sekundär-Narzissmus kommt oder aus dem Autoerotismus. Also es ist auch bei Freud schwierig zu unterscheiden, was ist Autoerotismus, Primärnarzismus und Sekundarnarzismus. Ich würde sagen, Autoerotismus vielleicht bezieht sich auf der Zeit des zerstückelten Körpers der Patiententriebe, ja? Wo das Kind noch nicht sich als eine einheitliche Person begreifen kann. Aber Primärnarzismus ist auch aus dem Primärnarzismus zusammen, da kommt ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil Primärnarzismus ist die Zeit, oder ist ein Anschub. Okay, ich werde das verkürzen. Die zweite Frage, wenn ich fragen darf, wie verbreitet ist auch dieser Narzissmus? Ist nur eine Gruppe von gestörten Menschen, von Psychopathen, ich stelle die Frage so naiv, ja, die ganze Gesellschaft kaputt machen, oder ist eine ganz verbreitete Phänomen, die den Kapitalismus hält, zusammenhält. Ja? Und die dritte Frage ist, du hast das Über-Ich erwähnt und ein Verhältnis zwischen Narzissmus und Über-Ich. Und du hast von diesem Gebot heutzutage amüsiere dich. Ja? Und aber ich weiß nicht, ob man sollte ein bisschen mehr das Moment von Triebverzicht, von diesem amüsiere dich betonen, weil eigentlich dieses Gebot heißt, ich strenge dich an und du wirst genießen. Sonst bist du selber schuld. Ja? Und wenn Schröder zum Beispiel sagt, wir müssen Eigenleistungen kürzen und wir müssen soziale Leistungen kürzen und mehr Eigenleistungen fördern und Einzelverantwortung abfördern. Ja? Das, also er beruht sich auf diese Kreisbewegung des Über-Ich, das besteht in Kriegversicht und dann Schuldgefühl und dann strengeres Gewissen und dann mehr Kriegversicht. Und deswegen, man konnte nicht viel mehr über Masochismus oder ein bisschen mehr über Masochismus sprechen und nicht diese Logik von Masochismus vielleicht das in Zusammenhang zu Narzissmus bringen. Und die erste Frage ist nur fast aber ich glaube, weil heute Nachmittag kommt ja der Lutz Eichler und der tut dann ja auch verschiedene Narzissmuskonzepte und so thematisieren. Und dann könnte man das, wäre das ganz gut, wenn man das dann auf den nächsten Wärst du mit der Art von Beantwortung dann zufrieden? Weil dann hätte ich gesagt, ich habe jetzt noch zwei Redner. Ja? Auf der Liste und dann müssen wir zum Essen gehen, weil um 13.30 Uhr ist Sense und ab 13 Uhr wird es ein bisschen schwierig da unten mit der Organisation. Ist dann noch irgendjemand, der sich oder die sich unterdrückt fühlt, weil dann würden wir um 14 Uhr oder 14.30 Uhr noch mal weitermachen. Wenn aber nicht, dann schließen wir das mit den beiden Wortmeldungen ab. Nur ein Satz. Wenn man schafft und sonst später, wo würdest du eine potenzielle Emanzipation in dieser ganzen Analyse sehen? Das, vielleicht ist nicht eine Frage für heute. Eine potenzielle Antwort. Also versucht hier, was Christopher Lesch eben zu geben. Er versucht eben darauf hinzuweisen, dass es eben kulturelle und gesellschaftliche Antworten gibt eben auf diese ursprüngliche Trennungsangst, die Trennung nicht einfach verleugnen und nicht einfach zuschütten wollen, sondern sie erstmal anerkennen und versuchen darauf zu reagieren, also vor allem in der Form der Kunst und des Spieles, wobei also zum Beispiel eine gewisse Kontrolle über die Außenwelt möglich ist, die eben keinen totalitären und destruktiven Anspruch hat, sondern die eben den Menschen ermöglicht, einen gewissen Teil seines Lebens unter Kontrolle zu haben und auch das anzuerkennen, was ihm entgeht. Darauf bezieht sich eben Lesch-Töffel ausdrücklich auf Winnicotts Begriff der Transition, der Transitionsobjekte, die ja gewissermaßen eine Verbindung herstellen zwischen dem Menschen und seiner Außenwelt. Und das zum Beispiel die Waren, und ich würde das so verlängern, dass eben zum Beispiel die Warengesellschaft eben diese Vermittlungsmöglichkeiten eben weitgehend aufgeopfert hat. Und ein Emanzipationspotenzial besteht sicher auch darin, eben diese Art von Vermittlungsstrukturen eben halt wieder einige bestehende aufzugreifen und andere wiederum neu zu entwickeln, zum Beispiel im Sinne eines Naturbezugs, der eben halt weder eine technologische Naturbeherrschung ist, noch eine naive Vorstellung einer Einheit mit der Natur, sondern die eben zum Beispiel tatsächlich eine gewissermaßen eine freundschaftliche Beziehung zur Natur ist, wie es zum Beispiel in gewissen traditionellen Formen der Landwirtschaft der Fall war. Okay, Hans Josef. Ja, ich möchte dich fragen, ob du Kenntnis hast von einem Konzept des gesunden Narzissmus. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass jetzt auch wieder im Vergleich von Freud und Lacan, ja beide von einer Redekur sprechen, dass also Sprache für sie wichtig ist, dass vor allen Dingen für beide auch wichtig ist das Unbewusste. Also wie weit ist sich der Narzisst überhaupt bewusst seines Narzissmus, inwieweit leidet er daran, inwieweit kann er daran arbeiten? Wobei Lacan eben ein Konzept auch eines Narzissmus hat, der alltagsgeprüft ist, in dem Sinne, dass er sagt, das Bewusstsein, er spricht von Semra, das bin ich, wenn das Kind sich im Spiegel sieht, Spiegelstadium, wenn es begeistert ist von der Idee der Ganzheit und an sich selbst sieht und dann immer vor sich hat den idealeren, das ideale Selbst, das es in sich trägt und dem es dann nacheilt. Das ist ja Narzissmus. Das ist aber alles, bewegt sich das noch im sogenannten grünen Bereich. Das ist nicht auffällig, weder auffällig noch auch zunächst mal Leiden erzeugend. Und das wäre dann für mich gesunder Narzissmus. Aber es geht natürlich auch über in diese negativen Züge, die du dann beschrieben hast. Ich habe am Anfang den Begriff des gesunden Narzissmus erwähnt, den einige Psychoanalytiker ins Spiel bringen. Aber meiner Meinung nach wird der Begriff unscharf gefasst, einfach als im Sinne eines Selbstwertgefühls, das eben gewissermaßen, andere reden auch von narzisstischem Gleichgewicht, das gewissermaßen also aber eine gewisse Art von Narzissmus eben notwendig sei. Nur dürfen sie halt nicht einen gewissen Grad überschreiten. Das mag auf einer beschreibenden Ebene auch richtig sein, aber geht, glaube ich, meiner Meinung nach an dem Problem vorbei, wie wir es jetzt hier betrachten. Hier ist wirklich eben die Frage eben von einem Sekundärnarzissmus, der eben halt auf einer Verlängerung des Primärnarzissmus beruht und im Grunde darauf beruht, sich letztlich an der Auflösung der ödipalen Situation vorbeizumogeln. Ich möchte noch erinnern, dass die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auch recht stark darauf wirken, dass Narzissten entstehen. Also die Störungen der Persönlichkeit sind auch durch die Lebensbedingungen bedingt. Wenn man mal auf die Internetseite des Familiennetzwerks geht, familie-ist-zukunft.de, dann erwähnen die auch die frühkindliche Forschung von einem Engländer Bowlby ab den 50er Jahren, und thematisieren das Verlassenheitsgefühl der Kinder, wenn die früh in Kinderkrippen gesteckt werden oder in besonderen Situationen wie in China und Israel während der Aufbaujahre, wo die Kinder mit 4 oder 6 Wochen schon in Kinderkrippen gesteckt wurden, haben die Ärzte dort festgestellt, dort sind Störungen von Verlassenheit, also des Gefühls hier Verlustängste und dergleichen, verstärkt aufgetreten. Also die besonderen Bedingungen durch historische Ereignisse und aber auch durch die, das Arbeitsregime zum Beispiel des Krippenwesen sind da in dem Zusammenhang näher zu beleuchten. Ja. Interessant ist auch noch dann das, was in der dritten Welt passiert oder im arabischen Raum, wo jetzt in relativ kurzer Zeit von feudalen Verhältnissen zu recht martialischen kapitalistischen übergegangen wird. Da könnte eine ganz schöne Störung zwischen den Generationen entstehen und vor allem auch starke Konflikte. So ist das was Wesentliche. Ich will vielleicht noch eine Abschlussbemerkung machen, auch in Bezug auf das, was Daniel und Roswitha gesagt haben. Ich glaube, dass sich die Frage nach der anthropologischen oder ontologischen Kategorien sicher anders stellt im Bereich der Psychoanalyse als im Bereich der politischen Ökonomie. Solange es wesentlich um politische Ökonomie ging, war es sicher wichtig, darauf hinzuweisen, dass es in diesem Feld praktisch nichts gibt, was sich in allen Gesellschaften vorfindet. Und dass Kategorien eben wie Ware, Geld, Arbeit auf keinen Fall auf die gesamte Geschichte ausgedehnt werden können. Ich glaube, dass, wenn es aber um psychische Kategorien geht oder so etwas wie um eine Psychohistorie der Menschheit, muss die Herangehensweise differenzierter sein und muss man auch jedes Mal die einzelnen Phänomene betrachten. Es gibt, wie gesagt, die Psychoanalyse beruht nun mal auch, ist eben auch nicht reine Psychologie, sondern beruht auch auf einer Grenzlinie zum Biologischen und zum Somatischen, beruht eben auch sehr viel auf Frühkindlichem und muss notwendigerweise eben auch anthropologische Forschung einbeziehen, eben zum Beispiel zur Frage wie der Universalität oder nicht der Inzestschranke. Und deswegen muss, glaube ich, die Frage danach, was zum Beispiel als rein bürgerliche Gesellschaft gelten kann, was als sehr verbreitet, aber nicht universell und was als universell gelten muss eigentlich auch jedes Mal aufgrund von empirischem Material entschieden werden und kann also nicht grundsätzlich von vornherein im Sinne eines Ja oder Nein betrachtet werden. Also wenn zum Beispiel, es hat sich ja sicher herausgestellt, dass zum Beispiel der klassische Ödipus-Komplex ist sicher nicht universell, obwohl es natürlich schon bemerkenswert genug ist, dass Freud ihn aufgrund in einer griechischen Sage wieder entdeckt hat. Aber andererseits kann natürlich sicher gesagt werden, dass zum Beispiel praktisch, glaube ich, jede menschliche Gesellschaft zum Beispiel den sogenannten pervers polymorphen Charakter des Kindes irgendwie einschränkt und zum Beispiel seine Libido in gewisse Bahnen lenkt und sie von gewissen anderen ablenkt und das Kind auch bestraft, wenn es sich daran nicht hält. Insofern ist zum Beispiel eine erweiterte Form der Kastration des Ödipus-Komplexes kann man zum Beispiel sicher praktisch in allen Gesellschaften antreffen. Aber wie gesagt, diese Frage muss, glaube ich, auch jedes Mal aufgrund von Material immer im Einzelnen betrachtet werden.